Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freies Thema heute Nacht, offenes Talk Radio 0130 2911. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen, sage ich auch jetzt ganz konkret zu Melanie, und die ist 17 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Melanie, dein Thema. Ja, mein Thema ist Lesbenliebe. Mhm. Und das fing alles damit an, also schon mit 13, 14, da habe ich mich in eine Lehrerin verliebt, habe ihr das auch gesagt und sie war dem sehr offen, hat mit mir darüber geredet, hatte da auch kein Problem mit. Ja, dann hatte ich das Problem irgendwann gelöst durch eine weitere Lehrerin bei mir auf der Schule, die ist halt Lesbe und hat mir einige Adressen in Köln gegeben, wo man sich auch da so rumtreiben kann, jemand mal kennenlernen kann. Nun sah das dann halt mit der Zeit immer schlecht aus, weil ich halt noch Leistungssport betreibe, irgendwie mal dahin zu fahren und was weiß ich, mal in so eine Jugendgruppe zu gehen. Und naja, dann habe ich das irgendwie auch gelassen. Dann habe ich mich in zwei Frauen verliebt. Die eine 20, die andere 21. Und die 21-Jährige, die liegt jetzt erst vor kurzem zurück. Und ja, die war halt heterosexuell. Und konnte auch das nicht so erwidern, was ich natürlich gerne hätte, gehabt hätte. Und ja. Und die andere? Ja, die war halt auch heterosexuell. Natürlich auch, konnte man das natürlich auch nicht irgendwie erwidern. Und ja, ich meine, ich bin dann auch so fern und sage, okay, alles klar, dann sehe ich das auch ein. Und da habe ich echt nicht das Problem mit. Du verliebst dich da in die falschen Frauen offensichtlich, ne? Ja, genau. Hast du denn schon mal eine, wenn auch vielleicht nicht so lange, aber doch schöne lesbische Beziehung gehabt? Nee, noch keine. Noch keine. Das ist also im Moment alles noch Sachen, die im Kopf abgehen. Ja, also ich habe mir dann gedacht irgendwie, dass ich halt mit der 21-Jährigen irgendwie für mich so Schluss mache und sage, gut, ich treibe mich jetzt mal ein bisschen mehr in der Szene rum. Bin dann auch in eine Kneipe in der Richtung gefahren. Wollte dann halt in die Jugendgruppe gehen. Die habe ich dann aber da nicht mehr angetroffen. Da habe ich mir gedacht, gut, setz dich da hin, guckst einfach mal ein bisschen quatschen mit welchen und unterhält sich da mal oder so. Einfach mal welche kennenlernen. Ja, und dann saß ich halt da und dann habe ich da irgendwie mit einer Augenkontakt gehabt. Und ja, das war ganz komisch und sie sprach mich dann nach einer Zeit an und ob ich nicht was mit ihr trinken wollte. Ja, und dann haben wir uns halt unterhalten und das erste Komische, was so rauskam, war unser verschiedenes Alter, weil sie hat mich so um die 20 geschätzt und ich habe sie um 25 geschätzt und ich bin ja 17 und sie ist aber 38. Und an dem Abend war es eigentlich noch recht witzig und wir waren halt unterwegs, haben was unternommen und naja. Hat sich das jetzt noch verdichtet? Ist das noch ein bisschen enger geworden? Ja, das auf alle Fälle. Und ich weiß nicht, also ich empfinde schon was für sie. Höre ich jetzt aus dem, was du jetzt erzählt hast, heraus, dass du nicht so richtig den Einstieg, ich sag jetzt mal, also in die Lesbenszene findest und dich doch alleine fühlst, oder wie? Ja, klar, irgendwo ist es natürlich schwierig, und aber irgendwie ist es für mich so, dass sie mich sehr, sehr liebt. Und also wir sind jetzt 3 Wochen schon zusammen und für sie ist es auf alle Fälle klare Liebe und für mich aber nicht so, weil ich von der letzten Verliebtheit nicht so richtig loslassen kann. Und sie engt mich da doch sehr ein und ich habe halt mich meinen Eltern gegenüber auch noch nicht geoutet, von daher ist es auch so ein kleines Problem. Und sie ist halt wirklich meine erste sexuelle Beziehung und sie hatte vorher mal eine Beziehung von 10 Jahren und war dann 2,5 Jahre solo und ich bin jetzt halt ihre nächste Beziehung, so richtige Beziehung. Wenn du in diesem Sinne nicht so empfindest, dann würde ich mich da überhaupt nicht bedrängen oder einengen lassen. Wenn du halt nicht so tief das erwidern kannst, wie das, was sie für dich empfindet, geht es halt dann nicht. Entweder muss sie dir ein bisschen Zeit lassen oder es muss sich mehr distanzieren zwischen euch. Ja, und ich denke, das kann sie nicht. Aber es geht ja um dich. Ja, sicher, klar. Du musst ja sehen, was dein Weg ist. Auf jeden Fall ist dieser Schritt, den finde ich schon mal gut, dass du dann in diese Szenerie gegangen bist und da hat sich ja schon was draus ergeben. Da wird der nächste Schritt für dich auch einfacher sein. Ja, ich denke mal, ich werde auf alle Fälle mal in diese Jugendgruppe gehen, um auch mal andere Leute kennenzulernen. Ja. Denn ich möchte mich da jetzt echt nicht so irgendwie von ihr abhängig machen. Und dann irgendwann, wenn ich sage, ja, es ist nichts für mich, dann denke ich, verletze ich sie umso mehr damit. Deshalb denke ich, muss ich da irgendwie Klarheit schaffen. Und ich finde es auch gut, wenn man das rechtzeitig sagt. Ne? Wenn man rechtzeitig dem anderen Bescheid sagt, hier, ich empfinde nicht so, wie du für mich empfindest. Umso einfacher, umso fairer ist es letztendlich dann auch. Ja, klar. Nur ich denke, dass sie nicht so gut damit klarkommen würde, wenn ich mit ihr darüber rede. Und sie ist doch sehr labil, muss ich sagen. Ja, aber trotzdem, Melanie, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du ihr irgendetwas vorlügst. Und das ist auch nicht in Ordnung. Ich finde, dass man, wenn das auch hart ist und vielleicht für den anderen schmerzhaft, dass man das sagen sollte, auf jeden Fall. Für dich ist das auch wichtig, auch für dein Selbstverständnis, so wie du damit umgehst und wie du dich weiter verhältst dann in den weiteren Liebesangelegenheiten. Hab mal Mut dazu, das zu sagen. Ja, ich denke schon, dass ich das machen werde. Also mein großes Bedenken ist eigentlich auch, dass die Beziehung nicht standhaft sein kann, allein schon von unserem Altersunterschied her. Ja, aber wenn die Liebe nicht stimmt, dann ist die Grundlage einfach nicht da. Ja, das denke ich auch. Also trotz allem, viel Glück. Ja, danke. Tschüss, Melanie. Ciao. Carmen, 24 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Ich habe da eine Geschichte. Und zwar ist mir letztes Jahr im Oktober war ich in Hamburg und habe da, ich wollte eigentlich ins Ketz-Theater und mir die Vorstellung anschauen. Das ist ein Musical, ne? Ja, genau. Ich stand da mit so einem Schild, dass ich eine Karte suche, weil die Vorstellung ausverkauft war. Und da kam dann ein junger Mann auf mich zu, wie sich herausstellte, war er Amerikaner, der war mit einer größeren Gruppe da und die hatten eine Karte zu wenig. Und er hat mein Schild halt falsch interpretiert. Wir kamen dann so ins Gespräch, haben uns kennengelernt und ja, er hat sich dann entschlossen, nicht ins Theater zu gehen. Und ja, wir sind dann haben dann Kaffee getrunken, ihr beide? Genau. Ihr beide? Ja, genau. Ja, und sind dann ja so ungefähr nach einer Stunde in seinem Hotelzimmer gelandet. Ui. Ja, es war eine ganz flotte Carmen. Ja, doch, kann man so sagen. Ja. Und wir haben dann halt auch in der Nacht miteinander geschlafen. Aha. Und wir haben dann am anderen Morgen dann halt so für uns beide festgestellt, dass es dabei eigentlich so nicht bleiben sollte. Mhm. Zumal ich auch nur für ein paar Tage da war und an dem Morgen auch wieder zurück nach Hause musste. Ich war mit dem Auto da, er war halt auf Urlaub in Hamburg. Und dann hat er ganz kurz entschlossen, ist er dann ins nächste Reisebüro gegangen und hat dann einen Rückflug gebucht, und zwar von Düsseldorf nach Hamburg, weil er blieb auch nur noch 3 Tage in Hamburg. Und ja, dann ist er ganz kurz entschlossen mit mir nach Hause gefahren. Mit zu mir. Ja. Und dann... Also von Hamburg nach Düsseldorf hat er dann gebucht? Nein, von Düsseldorf nach Hamburg. Er ist mit mir zurück mit dem Auto von Hamburg nach Recklinghausen gefahren, wo ich wohne. Und hat also einen Rückflug 3 Tage später gebucht von Düsseldorf nach Hamburg. Und ja, dann ist er halt 3 Tage lang bei mir geblieben. Ja. Den Rest seines Urlaubs, ja, und ich sage es mal so, wir hatten 3 Tage lang wilden, hemmungslosen Sex. Und, das war... Was ist jetzt draus geworden? Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Der Stand der Dinge war dann eigentlich so, dass wir so verblieben sind, dass wir erstmal telefonisch und brieflich weiterhin Kontakt hatten. Er hat mir dann auch Fotos geschickt, die er also halt gemacht hatte, weil ich natürlich keinen Fotoapparat mit hatte. Und das war eigentlich ganz, ganz lustig und so, und wir haben uns sehr gut verstanden eigentlich. Habt ihr den Briefkontakt gehabt inzwischen? Bis Februar. Und im Februar hat er mich dann angerufen, um mir seine neue Adresse mitzuteilen, und mit dem hat er mir dann auch gleich erzählt, dass er sich mit seiner Verlobten verheiraten möchte. Von der ich bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung habe. Hast du dir denn damals danach ernsthaft Hoffnung gemacht, dass daraus irgendwas weitreichendes vielleicht sich entwickeln könnte? Ja, doch. Hat er denn solche Versprechungen in die Richtung auch gemacht? Oder war alles offen im Prinzip? Nein, im Prinzip, sagen wir mal so, ging also das, was also so von meinen Gefühlen her, hätte ich mir schon vorstellen können, dass es was Besseres, dass es was Festeres werden könnte. Aber es ist nicht ausgesprochen worden? Nein, in der Richtung eigentlich nie. Von keinem von beiden. Die Tage genossen, die Nächte genossen und danach war dann erstmal alles offen. Erstmal alles offen. Ja, wir sind dann so verblieben, dass ich eigentlich im Februar oder März ihn für 2 Wochen besuchen wollte. Da ist dann halt ja nichts rausgekommen. Ich meine, das ist ja natürlich jetzt so eine Sache, ne? Ihr habt nichts miteinander vereinbart. Das war ein tolles Erlebnis, aber such is life, ne? So ist das Leben. Ja, das Beste kommt ja erst noch. Na was denn? Und zwar hat er letzte Woche bei mir angerufen. Aha. Wir hatten also seit Februar, nachdem er mir erzählt hätte, dass er halt sich mit seiner Verlobten verheiraten würde, von der ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, rief er letzte Woche bei mir an und erzählte mir, dass er sich von seiner Verlobten getrennt hätte. Oho. Und ob ich ihn nicht besuchen wollte. Ja, habe ich ihn erstmal gefragt, wie er sich das vorstellt. Erstens mal wüsste ich jetzt im Augenblick auch nicht wann. Zweitens mal fehlt mir auch das nötige Kleingeld dafür. Das war vorige Woche? Das war vorige Woche, ja. Und er hat dich eingeladen und du hast erstmal abwartend reagiert, sagen wir so. Genau, ja, weil. Und das ist auch der Stand der Dinge heute. Ja, sagen wir mal so, der Stand der Dinge ist dann halt so, dass er mir dann halt gesagt hat, nachdem ich ihm auch gesagt habe, dass ich also erstmal das nötige Kleingeld nicht dafür habe, er mir dann halt vorgeschlagen hat, ja, das wäre ja kein Problem, ich weiß ja, dass du wenig Geld hast und ich würde dein Flugticket schon bezahlen und wohnen kannst ja sowieso bei mir, das weißt du ja. So, wo ist das Problem jetzt? Das Problem ist, dass ich nicht weiß, was ich jetzt machen kann, weil ich dann auch aufgelegt hatte, nachdem er mir diesen Vorschlag gemacht hat. Ich habe ihn auch gar nicht weiterreden lassen. Ja. Ich kam mir da auch vor, so wie so ein abgelegtes Spielzeug oder so, ich weiß es nicht. Inwiefern, warum? Ja, erstens mal wusste ich von seiner Verlobten bis Februar. Also meinst du in dem Sinne, dass er eine Verlobte hatte und die hatte nun wieder nicht und jetzt greift er auf dich zurück? Ja, genau. Ja. Und sagen wir mal so, irgendwo hege ich da doch schon noch das ein oder andere Gefühl tief in mir drin für ihn. Dann versuch doch noch ein bisschen näher an die Sache per Telefon oder per Brief ranzukommen. Und unter Umständen mach doch ganz einfach die Reise, wenn du Zeit hast, in den nächsten Monaten in die USA und dann sieht man weiter. Ja, das wäre eine Überlegung wert. Auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen vorfühlen, wo da der Hase langläuft bei dem. Ja, das ist halt die Frage. Das ist die Frage, klar. Aber das musst du halt jetzt irgendwie versuchen auszukitzeln. Ja. Und wenn, dann ab in die USA, wenn das so toll war. Vielleicht ist es ja ein ganz toller Mann. Ja, das auf alle Fälle. Also ui, ich höre schon die Begeisterung. Ja. Liebe Carmen, ja. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Silke dran, 25. Ja, hallo. Hallo Silke. Also ich möchte gerade kurz was zu meiner Vorrednerin sagen. Also ich würde auch sagen, flieg in die USA, hab eine schöne Zeit und schau, was draus wird. Ja, genau, ne? Ja, eben. Warum nicht, ne? Jetzt zu dir. Ja, zu mir. Ich hatte heute ein ganz lustiges Erlebnis mit meiner kleinen Schwester. Ich war nämlich das erste Mal mit meiner Schwester aus. Das erste Mal mit deiner Schwester aus? Wie alt ist die Schwester? 17. 17, also klein ist sie dann auch nicht mehr. Ja, aber für mich ist es halt meine kleine Schwester. Ne? Und was habt ihr gemacht? Wir waren auf einer Party in Bielefeld, das war ganz lustig. Privatparty? Nein, öffentliche Party. Ja, ja. Und das war ein Herz, bis meine Mutter überhaupt erlaubte, dass sie mitkommen durfte. Wirklich? Mit 17 Jahren? Ja, natürlich. Wie geht das denn bei euch zu Hause? Ja, es ist ganz lustig. Also ich wohne auch seit ich 17 bin nicht mehr zu Hause. Ah ja, also da herrschen strenge Sitten. Ja, schon. Aha, ich muss also mit 16 auch um 8 Uhr zu Hause sein. Ui, ja, ja. Und es ist schon ganz lustig gewesen. Meine Mutter hat die größten Bedenken, heute meine Schwester mit mir wegzulassen, lässt mich aber nächste Woche mit meiner Schwester einen Tag nach Hamburg fahren. Wir übernachten da und kommen am nächsten Tag wieder. Da hat sie komischerweise nichts gegen. Aber was ich jetzt noch zu der Party sagen wollte, ich fand es einfach total niedlich. Meine Schwester, ich habe meiner Mutter dann versprechen müssen, dass meine Schwester nichts trinkt und so weiter. Höchstens ein Bier. Und ich fand das so süß, als meine Schwester dann einmal ankam, Silke, darf ich jetzt ein Bier trinken? Also ich fand es total niedlich. Eine wohlerzogene Tochter. Ja, ne? Ja, kann man so sagen, ja. Also, darf sie denn sonst alleine auch nicht raus? Doch, mit ihrem Freund, ja. Ach, einen Freund darf sie haben? Ja, sie hat einen festen Freund. Ah, ja. Ich glaube, im Sommer jetzt 1 oder 2 Jahre her. Ah, ja. Und es ist jetzt mit ihrem Freund, sie durfte Silvester das erste Mal bei ihrem Freund übernachten. Allerdings in getrennten Zimmern. Ah ja, da hat die Mutti dann doch drauf geachtet. Da hat Mama dann doch drauf geachtet, ne? Also wenn sie 18 ist, darf sie, aber davor nicht. Ja. Was völlig paradox ist, weil, wie gesagt, sie erlaubt mir mit meiner Schwester nach Hamburg zu fahren. Und andererseits erlaubt sie meiner Schwester auch wegzugehen bis 3:30 mit ihr, mit ihrem Freund. Weil da kann ja nichts passieren, wenn also man Leute dabei, ne? Kuriose pädagogische Methoden da am Werke, ne? Also ich fand es total niedlich. Ist das so gewesen, dass dir das damals auf die Nerven ging und du deshalb abgehauen bist mit 17? Ja, ziemlich. Mhm, also ich bin ein ganz anderer Typ als meine Schwester. Mhm. Ne? Ich habe einfach gesagt, ich gehe und dann bin ich gegangen. Mhm. Und da war wahrscheinlich die Hölle los erstmal, ne? Zu Hause. Ja, ich habe mich dann recht wenig zu Hause gemeldet, muss ich sagen. Ne? Das ist aber jetzt wieder eingerenkt. Ja, schon. Also seit meine Eltern geschieden sind, geht es. Ja. Also Silke war heute mit ihrer kleinen Schwester, der 17-Jährigen, zum ersten Mal auf einer Party. Und das war so süß, weil die kleine Schwester gefragt hat, darf ich noch ein Bier trinken? Also ich fand das total niedlich, wie sie dann da saß. Und sie, also ich bin mir hundertprozentig sicher, meine Freundin, die mit war auch, wenn ich Nein gesagt hätte, die wäre sitzen geblieben. Ne? Ja. Hätte sich wirklich nichts geholt. Und ich fand das so lieb von ihr. Silke, schönes Wochenende. Ja, dir auch. Tschüss, danke, ciao. Okay, ciao. Ingo, 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir ja irgendeinen Fehler. Jetzt bitte ich die Regie, den Ingo nochmal anzurufen und wenn der Ingo zuhört, aufzulegen, damit wir ihn nochmal anrufen können. Uns geht weiter mit Sarah und die ist 13 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Sarah. Ja, mein Thema ist Piercing. Piercing? Ja. Du stehst auf Piercing? Ja. Erzähle, warum? Ich finde das eigentlich so schön, wenn man so einen Nasenstecker oder so hat. Also jetzt nicht unbedingt so einen Augenbrauen oder so, aber das Verrückte ist daran, dass ich und meine Freundin uns den selber gemacht haben. Ihr habt den selbst gemacht? Den Nasenstecker? Ja. Ihr habt euch selbst das Loch da reingeschossen? Ja. Also so echt? Nadel. Ja, wie habt ihr das gemacht? Also dieses ist jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen, dickes Ausrufezeichen. Wir wollen es nur aus informativen Gründen jetzt von der Sarah erfahren. Also. Ja, also wir haben die desinfiziert und alles, ja. 70%igen Alkohol und so. Ja, und dann haben wir uns das Loch da reingemacht. Und was war das für eine Nadel? Hä? Was war das für eine Nadel? Das war meine Nase. Ja, nee, Nadel. Ihr müsst das ja mit Nadel, einer... eine ganz normale. Wie, so eine ganz kleine Nähnadel? Ja. Aber die ist doch so klein, reicht das aus? Schon ein bisschen dicker. Eine dickere? Ja. Mensch, und dann muss das doch tierisch wehgetan haben. Es ging eigentlich. Und es hat doch geblutet wie Schwein, oder? Nein, auch nur nicht. Ein paar Tropfen. Und dann danach, wie ging es weiter? Danach habe ich mir dann einen Stecker reingemacht. Mhm. Den habt ihr hoffentlich vorher dann auch desinfiziert, ne? Ja, klar. Mhm. Und dann immer so jeden Tag so immer ein bisschen desinfiziert. Uiuiui. Also ich glaube, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, wirklich. Nee. Ja, das könnte schief gehen und dann hat man irgendwelche Infektionen oder Entzündungen oder weiß ich was. Ja, wie bei meiner Freundin, dass das festgewachsen ist. Bei der ist es festgewachsen? Ja. Also das ist schief gegangen, das Ganze. Mhm. Habt ihr das aus Ersparnisgründen, um Geld zu sparen, gemacht, so? Nee, eigentlich so, wir hatten ein bisschen Liebeskummer und so und dann haben wir deine Sendung gerade gesehen. Mhm. Und dann, eigentlich bei der Sendung haben wir uns das dann gemacht, weil unsere Ex-Freunde meinten so, sie hätten ein Piercing sich machen lassen, nachdem sie mit uns Schluss gemacht haben. Mhm. Und dann haben wir uns einen gemacht. Und dann ist, während ihr die Sendung geschaut habt, ist Blut geflossen bei euch? Also nicht Blut geflossen, gerade so ein paar Tropfen nur. Also bei dir ist es gut gegangen und du hast jetzt ein Piercing in deiner Nase. Ja. Rechts, links? Das ist rechts. Rechts. Und ist es so ein kleiner... Diamant oder so ähnlich. Ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein. Ja. Was sagen die Eltern dazu? Meine Mutter, ich wohne bei meiner Mutter, ne? Also, mhm. Und die erlaubt mir das eigentlich. Und die weiß auch, mit welcher Methode du das gemacht hast? Wie ja. Das gemacht, ja? Und hat sie geschimpft? Nö, die hat eigentlich nicht geschimpft. Die meinte nur, so musst du wissen. Aha, wenn ja. Wenn sie es entzündet, dann bist du selber schuld. Dann hast du es auch auszubaden, ne? Ja. Gibt es noch ein Piercing demnächst? Irgendwo anders? Vielleicht noch im Bauchnabel. Aber bitte nicht selbst machen. Nein. Ne? Versprochen? Ja. Okay. Okay. Sarah, schönen Gruß an deine Freundin. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Ingo, 20 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo. Domian, wir haben uns am Dienstag gesehen. Wir haben uns gesehen? Ja. Da kamst du bei mir an der Wohnung, vor der Wohnung in den Hof rein und ich kam mit meiner Freundin aus der Tiefgarage in einen lila Corsa. Und ich fand es total kurios, weil ich sagte zu ihr, guck mal, da ist der Domian, und sie, ach ja. Und hier in Köln war das. Ja, ja. Das war in Neu-Ehrenzeit. Ja, genau. Ja, dann weiß ich das, ja. Ja. Ja. Und ich fand es aber total erschreckend, weil ich hatte das Gefühl, du konntest sehen, dass ich dich erkannt habe und auch, dass ich deinen Namen gesagt habe, hatte ich so ein Gefühl, muss nicht stimmen. Nee, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, ne? Weiß ich nicht. Also gehört habe ich zumindest nicht. Auch der, dieser erste Schreckmoment. weiß ich nicht, wie kannst du damit umgehen, ständig erkannt zu werden? Weil ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, als Prominenter so über die Straße zu gehen. Und ich würde mich total beobachtet fühlen. Also, es hält sich ja noch in Grenzen. Ich glaube, wenn man wirklich sehr prominent ist, weiß ich jetzt, wie Gottschalk oder sowas, dann glaube ich, dass es ausgesprochen nervig ist. Ich mache die Erfahrung eigentlich, dass die Leute sehr dezent sind. Die gucken, ich mag natürlich, dass sie dann gucken. Die sagen dann nichts. Oder was sehr angenehm ist, wirklich ausgesprochen angenehm, dass zu 98% es immer so nette, kurze Dialoge gibt. Dass die Leute sagen, hi, hallo Domian, tolle Sendung, oder was habt ihr für ein Thema heute Abend? Ja, haben wir echt den Mut so, ja. Ja, und dann ist es aber auch gut. Es wird immer so eine gewisse Distanz gewahrt. Also bisher sind die Erfahrungen eigentlich sehr angenehm. Was ich nicht mehr so mache, ich gehe nicht alleine in Diskotheken. Ja. Da in der Diskothek denken die Leute dann doch, dass man eher an jemanden rangehen kann. Aber so auf der Straße ist es schon okay. Mhm. Also ich kenne das, weil ich im Karneval hier in Köln aktiv bin, werde ich oft anhand meiner Kostümierung, der Uniform erkannt. Aha, ja. Aber irgendwie kann ich mich ja dahinter verstecken. Die Leute kennen mich nicht persönlich. Ja. Aber für mich wäre es der Horror, ständig erkannt zu werden von irgendwelchen fremden Leuten. Also es gibt manchmal sehr schöne Erlebnisse, wenn ich fahre manchmal mit dem Fahrrad zur Sendung. Nicht immer, aber manchmal. Und komme dann über einen Platz, über den Rudolfplatz in Köln. Ja. Da gibt es manchmal wirklich so Szenen, dass die Leute mir einfach zurufen, hallo Domian, schöne Sendung heute Abend. Das ist einfach nett, freue ich mich drüber. Aha. Insofern kann ich damit gut leben. Okay. Außerdem, weißt du, ich sag auch immer, ich find's auch super, super blöd, wenn Menschen so aus dem Fernsehen oder die so in der Öffentlichkeit stehen, sich darüber beklagen. Weil niemand wird dazu gezwungen, sich hier in einer solchen Sendung zu platzieren. Und das ist dann eben auch der eventuelle Nachteil, dass man nicht so ganz frei sich mehr bewegen kann, wie vielleicht vorher. Hm. Ja, aber es ist ja nur ein Beruf, den sie gewählt haben. Und vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, dass... Man könnte ja auch im Hintergrund arbeiten. Also niemand wird dazu gezwungen, seine Nase in die Kamera zu halten. Ja, gut. Weißt du, insofern ist das dann die andere Seite halt. Oh. Ja, Ingo. Mach's gut. Auf denn mal. Ingo, tschüss. Ciao. Hildegard, 60 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich sehe deine Sendung fast jeden Abend, weil ich Schlafprobleme habe. Ja. Und jetzt muss ich mich gleich vorneweg für meine Aussprache entschuldigen. Warum? Ich wohne in Schwäbisch-Sibirien und da haben wir alle ein wenig eine sehr schwere Sprache, die nicht so schön ist. Also wir verstehen dich großartig. Naja, ich rede halt, wie man der Schnabel gewachsen ist. Ja, das ist auch wunderbar, so muss das auch sein. Also mein Problem ist heute unser Hund. Euer Hund? Ja. Wir haben einen West Highland Terrier, der ist jetzt 5 Jahre alt. Und haben eine Enkeltochter, die ist 4 Jahre alt. Und das ist mir klar, dass das Enkele mehr wert ist für den Hund, dass man ihn mehr liebt. Aber der Hund ist so extrem eifersüchtig. Also sie kann schon kommen und ihn streicheln, aber dann musst du schon gleich. Und ich wollte heute auf die Mülldeponie fahren und war ein schöner Tag. Und der Hund fährt gern Auto, das Kind fährt gern Auto, hab beide ins Auto reingesetzt auf der Rücksitz und hab hinter der Anhänger angehängt mit der Schwiegertochter zusammen. Auf einmal geht im Wagen Geschrei los. Jetzt hat der Hund das Kind in Wangen eingebracht. Ach, ach. Ja, jetzt ist schlimm. Der hat sich noch ganz fertig, gell? Ist es schlimm? Ja, man hat schon zuerst nichts gegeben, wie nur Blut, aber also die Oberhautschicht hat er angebissen. Ich denke auch, dass morgen alles blau ist. Wir sind ja gleich zum Arzt gefahren, man hat nichts nähen müssen und nichts, es kommt jetzt darauf an, wie das weiter aussieht dann. Also das wäre für mich aber ein ganz erhebliches Warnsignal. Ja, es ist halt also, so, der Hund hat das Kind Schutzwollmal bis vorher, im Jahr vorher, in den Finger rein. Das waren immer gleich die Drucksteller, die nicht so richtig blutet haben, aber der Hund hat dann so richtig schreien und... Also, Hildegard, ich würde diesen Hund abgeben. Und ich auch so, wenn der Hund bei uns... Erster Liebling von meinem Mann und der Hund ist für uns alles. Der liegt im Wohnzimmer am Sofa. Wenn ich den Hund runter tue, auf dem Sofa, dann hätte er mich am liebsten anfallen. Weil ich packe ihn schon so, dass er mir nichts tun kann. Der weiß noch schon, wer da im Haus ist. Aber ich finde auch, dass es gar keine Zustände sind. Und mein Sohn ist jetzt im Moment gerade im Krankenhaus. Der kommt am Montag wieder zurück. Und wer da kommt, der sagt schon, der Hund muss weg. Was sagt denn dein Mann zu der Sache? Noch gar nichts. Mein Mann ist sehr herzleidend, er hat Bypass-Operationen gekriegt und der Hund ist halt sein Ein und Alles. Aber das Enkelkind ist doch sicher auch sein Ein und Alles, ne? Oder? Vielleicht verstanden Sie mich und jetzt alle, die das hören, falsch oder können es nicht verstanden. Von meinem Mann ist niemand sein Ein und Alles, er ist nur die Tiere, die er mag. Menschen sind ihm nicht wichtig. Ach so. Also, Moment auch so, wenn ich nah sitze und der Hund liegt am Sofa, dann kann ich standen, wenn der Hund liegen bleibt. Also ich finde die Sicherheit und die Gesundheit deiner Enkelin wichtiger als den Hund. Ich finde schon auch. Und wer weiß, es könnte vielleicht noch was viel Schlimmeres passieren und ihr würdet euch ewig Vorwürfe machen. Ja, wenn der Hund jetzt richtig zubiegt und die hätte ein Loch, das wäre ja nicht auszudenken. Wenn der Hund in den Hals gebissen hätte und hätte die Hauptschlagader getroffen. Ja, jetzt trage ich mich schon mit dem Gedanken, wenn mein Sohn am Montag vom Krankenhaus kommt, dass der sich der Hund muss weg. Und gut, ich akzeptiere das voll. Was soll man tun? Soll man dem Hund am anderen Ehepaar geben? Oder soll man einschläfern oder so? Denn Kinder mag er gar nicht. Mit Kindern kann man nichts anfangen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn an andere Leute zu geben, ist das natürlich die schönere Lösung, als ihn einschläfern zu lassen, klar. Oder in ein Tierheim, ich weiß nicht, wie die... Ja, die sind halt auch alle so voll, da sieht man so viel Elend. Aber und es gibt ich kann mir vorstellen, dass das Hund, wenn es ein Tierheim kommt, dass der völlig durchdreht. Aber es gibt ja immer wieder auch so Möglichkeiten, dass Hunde auch an auch ältere... Wie alt ist euer Hund? Ja, 6 Jahre alt. Sind ja auch älteres Ehepaar. Bei uns geht es nicht so schnell. Wir laufen langsam. Und der Hund hat ja kurze Beine, gell? Da wäre schon angebracht, wenn vielleicht, wir ein älteres Ehepaar kriegen. Vielleicht könntet ihr euch aber doch an ein Tierheim wenden. Und die wissen vielleicht genauer, wie man das macht, um einen Hund zu vermitteln zu anderen interessierten Leuten. Das wäre vielleicht erstmal der bessere Weg, es so anzustellen. Aber ich würde diesen Hund auf jeden Fall schnell trennen von dem Kind, so schnell wie möglich. Das wollte ich jetzt gerade wissen. Ist Ihr Meinung schon auch, dass man den Hund wegtun muss, wenn da nochmal was vorkommt? Ja, auf jeden Fall. Ganz eindeutig ja. Gell? Ach gut. Meine Liebe. Es geht harte Tage. Hildegard. Ja. Alles Gute. Also danke, Domian. Tschüss, ciao. Wiederhören. Jetzt ist am Telefon der Kai und der ist 29. Hallo. Hallo. Domian. Ja. Vorab die Frage, warum läuft Sendung immer erst ab 1? Ja, warum? Das hat sich so ergeben, weil wir damals vor 2 Jahren so angefangen haben. Ja, aber und jetzt ein normalsterblicher Mensch, der irgendwie aufstehen muss in der Woche, kann das in der Woche gucken. Ja. Es ist leider sehr schwierig zu organisieren, im Fernsehbereich die Sendung vorzuziehen, weil dann das gesamte Programmschema verändert werden muss. Ja, so um 11 gegen Harald Schmidt. Ja. Nein, ich wäre so eine Stunde vorher, wäre vielleicht nicht schlecht, so um 12. Ja. Nun sind wir jetzt in dieser Sendezeit und das wird erstmal auch so bleiben. Aber wir beide haben uns ja jetzt auch, trotz später Stunde. Ja, immer am Freitag. Immer am Freitag. Ja, ich weiß, dass sehr viele Leute freitags dabei sind, die sonst nicht können. Ja. Aber du hast ein Thema. Ja, es ging um, oder geht um einen Kumpel Sven. Wir sind beide bei der Zeitarbeit tätig. Und die Zeitarbeit bringt es mit, dass man immer mal Nebenjobs machen muss. Weil man halt nicht genug verdient. Ja. Und so tauschen wir uns auch aus und sagen, ja, da ist mal wieder eine Stelle frei oder wie auch immer und das und jenes machen wir. Und bisher hat das auch prima geklappt. Und jetzt war es Anfang April so, dass Sven auf dem Hamburger Dom sich niedergelassen hat und versucht hat, sich selbstständig zu machen, auf Gewerbeschein. Und zwar als Schuhputzer. Klingt ein bisschen blöd. Und dachte ich zuerst auch, du gehst mal hin. Marktlücke, ne? Bitte? Klingt nach Marktlücke. Ja, Ja, ich habe auch gedacht, ja, guckst du das mal an und trinken ein Bierchen zusammen und gehen dann weiter und fahren dann, was, die ganzen Fahrgeschäfte ab und so. Also habe das wirklich nicht ernst genommen. Mhm. Und dann waren wir da und er hat das tatsächlich durchgezogen. Mhm. Und hat im Nachhinein, habe ich das gemerkt, eine mega Kohle verdient. Mhm. Wie viel? Also es ging so an die 500 Mark an einem Tag. 500 Mark an einem Tag? Mhm. Für Schuhputzen, wie viel nimmt er oder hat er genommen für einmal normal Schuhe wichsen und... Also es war wohl so, dass also der Grundpreis 5 Mark war. Hey! Minus Abzug, also bei verschiedenen minderwertigen Schuhen und plus Aufpreis. Mhm. Also 500 Mark am Tag. Bitte? Ich sag, 500 Mark am Tag ist natürlich ordentlich das Kohle. Das ist mega mäßig. Und ich habe in dem Moment zwei Fehler gemacht. A, ich habe gesagt, mein Gott, so einen Scheiß mache ich nicht. Mhm. B, ich habe praktisch ihm so gesagt, also das ist ja wirklich nicht das, was wir irgendwie mal besprochen hatten, so als Nebenbeschäftigung. Mhm. Und dafür möchte ich mich jetzt auf diesem Wege eigentlich entschuldigen, weil irgendwie der Kontakt irgendwie abgebrochen ist. Aha. Hat er sich beleidigt gefühlt? Ja, ich habe gesagt, ja, mach das doch. Mhm. Also wahrscheinlich so dieses ne? Mhm. Diesen Effekt, ja, mach das mal. Mhm. Und ich gehe weg. Also ich war wirklich nach einer halben Stunde, 40 Minuten war ich weg. Und ich bereue das jetzt wirklich. Mhm. Im Nachhinein. Also du willst dich bei Sven für die voreilige Beurteilung entschuldigen? Ah, ja, und fragen, ob es nicht möglich wäre, dass man so auf alte Klischees zurückkehrt und vielleicht das dann zusammen doch betreibt. Ja. Meinst du denn, dass er diese Sendung auch verfolgt heute Abend? Also ich glaube es eher nicht. Ja, dann wäre es doch vielleicht ganz schlau, wenn du ihn mal anrufen würdest. Tja, du ist es ja so, dass deine Sendung so einen hohen Stellenwert hat, dass man eher bei dir anruft, als bei den Betroffenen selber. Mhm. Also ich hoffe, dass das hört. Also wenn ich denke mal nicht, aber... Kann ja sein, es gibt die verrücktesten Zufälle, dass er vielleicht nur doch... Oder dass jemand, der die Sekretärin des Chefs seines Freundes kennt, also wiederum jemand kennt, der irgendwie einen Freund hat, dessen... Ich würde mir da... Schwester, ja, macht ihr doch gar nicht so viel Theater. Das ist doch nicht schlimm, einmal mal zum Telefonhörer zu greifen. Und sowas Schlimmes ist ja nun auch nicht vorgefallen zwischen euch beiden. Nee. Dass du da mal anrufst und sagst, hier, wir setzen uns mal zusammen. Mir tut das wirklich leid, weil ich erkenne das jetzt wirklich. Also wie du sagtest, eine Marktlücke. Also, vielleicht hat er es gehört. Wenn er es nicht gehört hat, das wirst du ja sicher nach ein paar Tagen bemerken, wenn er sich nicht meldet beispielsweise. Dann sitzt du am Telefon und rufst Sven an. Abgemacht? Ja, aber rufe ich an, ja. Geil. Okay, toll, toll, toll. Ja, tschüss, danke. Ciao. Jetzt haben wir 1.32 Uhr, 27 Sekunden, eine kleine Musikpause. Wir machen weiter. Ihr erreicht uns unter 0130 2911 per Telefon, kostenfrei, wenn ihr wollt auch anonym. Und ihr erreicht uns per Fax, kostenfrei, unter 0130 11 51 22. Heute Nacht offene Sendung, offenes Talkradio. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt, egal was. 0130 29 11. Herzlich willkommen Ronny, und er ist 16 Jahre alt. Jo, guten Morgen, Domia. Guten Morgen. Also, ich muss erstmal sagen, ich kenne deine Sendung nicht. Mhm. Ich ruf zum ersten Mal an hier und ja, ich habe heute ziemlich Scheiße gebaut. Was ist passiert? Ich war mit Kumpels unterwegs und wir haben öfter schon so Scheiße gebaut, sprich Clown und solche Geschichten. Mhm. Und ja, seit kurzem haben wir auch ab und zu mal so das Ding gedreht, Autos aufzumachen. Mhm. Und ja, durch die Gegend zu eiern, sogenannte Crash Kids. heute haben wir sowas wieder gemacht und ich war in der Reihe mit Farm. Ja, und wie es halt kommen musste, haben wir uns das Auto natürlich in den Graben gesetzt, ne? Also ihr habt das Auto aufgeknackt? Wir haben es geknackt, ja. Was für ein Auto war es? Es war ein Mercedes. Ja. Was für eine Marke? Klasse? Klasse E-Klasse. Du hast gefahren? Ich war dran mitfahren, ja. Und deine Kumpels waren mit in dem Wagen? Wie viele Kumpels waren es? 2 Kumpels waren mit dabei. Ja. Und ihr seid so richtig abgebrettert? Richtig abgebrettert. Und dann gab es den Unfall? Richtig. Seid ihr verletzt? Ja, ein Freund von mir ist verletzt dabei geworden und... Ja, der hat jetzt auch Sorgen, er geht nicht zum Arzt, deswegen hat er ziemlich Angst. Also es war kein Krankenwagen da? War nichts, nee. Und es war keine Polizei da? Dieses Auto liegt jetzt da irgendwo im Graben? Liegt im Graben und wir sind sofort vom Acker, haben gesehen, dass wir wegkamen. Da hast du dich aber reingeritten. Ja, aber pass auf, kommt noch schlimmer. Also die Karre hatte nicht mehr viel Benzin im Tank und wir sind vorher tanken gefahren. Ich habe bezahlt und ja, zu Hause ist mir eingefallen, dass ich mein Portemonnaie im Auto habe liegen lassen. Ja, das war's dann, ne? Ja. Was ist in dem Portemonnaie drin? Ich vermute mal irgendein Ausweis, oder? Da ist ein Ausweis von mir drin, ne? Visitenkarten. Wann ist das passiert, heute? Das war heute Nachmittag um 4. Wie, und dann hat sich noch niemand bei euch gemeldet? Noch nicht, nein. Ronny, das ist schon öfters vorgekommen, sagst du. Ja, aber kein Unfall, ne? Nee, nun gut, aber ihr habt Autos gekauft. Ich habe das Auto dann mal irgendwo abgestellt und bin total fertig im Moment, also ich war... Pass mal auf, du rufst aus dem Norden an, ne? Richtig. Hör ich so an der Stimme. Im Norden sind die Polizeipräsidien auch rund um die Uhr besetzt. Auch jetzt. Du hast ein Telefon, ne? Ja. Du rufst jetzt bei der nächsten Polizeidienststelle. Nein, nein, vergiss es. Wieso vergiss es? Das bringe ich nicht um hier. Echt nicht. Ich spiele im Moment mit dem Gedanken, irgendwie abzuhauen. Ich habe noch ein bisschen Bargeld hier. Und? Lebst du zu Hause? Ich lebe noch zu Hause, ja. Warum hast du so eine Angst davor, dich zu stellen? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, was die ganzen anderen kleinen Dinger da noch rauskommen bei. Und also. Wobei mir ist schon ein Rätsel ist, dass die Polizei noch nicht bei euch vor der Tür steht. Ja, ich warte also darauf. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich oben noch anrufen konnte. Ich weiß es nicht. Was meinst du, wie deine Eltern darauf reagieren? Ja, ich würde sagen, das war's dann. Wie ist dein Verhältnis zu den Eltern? Es geht, also. Wir sehen uns ja nicht mehr ganz so oft, ich bin oft unterwegs. Aber bei solchen Geschichten, also, ist doch schon öfter rausgekommen mit Diebstahl, solche Kleinigkeiten. Das haben sie mitbekommen? Ja. Was haben sie da damals dazu gesagt? Ja, also mir wurde gesagt, ja, das hätte es unterbleiben und sonst würde ich da also doch starke Konsequenzen da zu spüren bekommen. Diese Konsequenzen würden bedeuten, dass sie dich rausschmeißen? Auf jeden Fall. Bist du der einzige Sohn? Das einzige Kind? Ich bin der einzige Sohn, ja. Aber es gibt noch ein Kind? Es gibt noch eine Schwester, aber die wohnt nicht mehr zu Hause. Ja. Was machst du? Machst du beruflich was oder gehst du zur Schule noch? Ich habe eine Lehre abgebrochen. Im Moment also überhaupt nichts. Was war das für eine Lehre? Das war eine Bäckerlehre. Und warum hast du die abgebrochen? Ja, ich habe da auch Schwierigkeiten mit meinem Meister gehabt. Unter anderem auch wegen Diebstahl. War das denn ein Beruf, den du eigentlich hättest gerne lernen wollen? Nee, überhaupt nicht. Was wäre denn damals dein Traum gewesen? Da habe ich mir eigentlich nie so Gedanken drüber gemacht. Dummerweise. Aber... Das hat sich alles irgendwie so ergeben. Das ist alles irgendwie, ja. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so mit deinen Kumpeln? Autos knacken, oder? Das ist erst die letzten 4-5 Monate so. Und die anderen Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wie viele Jahre läuft das? Ja, so seit ich 12 bin. Seit du 12 bist? Ja. Ronny. Es gibt für dich keine andere Möglichkeit, als dich der Polizei zu stellen. Keine andere vernünftige Möglichkeit. Du kannst das dir vollkommen abschminken, dich davon zu machen. Man kriegt dich doch und dann wird alles nur noch viel schlimmer. Du bist aber jetzt... Ich denke mal, es ist bis jetzt noch nichts gekommen wegen dem Ausweis. Und ja, es ist Zufall. Es ist ja auch verloren gegangen oder was, ich weiß es nicht. Ja, selbst wenn, nehmen wir mal an, selbst wenn das so wäre. Du hast ja so viel Dreck am Stecken. Und ich bin mal sicher, dass du dein Leben gar nicht radikal verändern willst und wirst demnächst. Ich weiß es alles nicht. Und die wirkliche Chance, das Leben zu verändern, hast du auch nur, wenn du reinen Tisch machst mit der Vergangenheit. Und sei das noch so ätzend und so hart. Das ist mir klar, dass dir jetzt nicht wohl ist. Denn was auf dich zukommt, ist ziemlich, ziemlich heavy. Aber du hast es soweit selbst reingeritten. Und jetzt sei ein Kerl und halt das auch aus und zieh die und nehme die Konsequenzen in Kauf. Du wirst vor Gericht kommen, du wirst eine Strafe kriegen. Aber du bist noch verdammt jung. Das heißt, du hast immerhin, wirst du eine Chance noch haben, auch nochmal einen Neuanfang zu machen. Alles so. Was? Meinst du das? Ja, natürlich meine ich das. Aber natürlich ist die nächste Zeit Horror für dich. Das sage ich dir auch so. Wahrscheinlich wirst du in den Knast wandern, klar. Mit 16. Ja, klar. Aber im Knast kann man auch was lernen. Und du wärst nicht der Erste, der aus dem Knast rauskommt und der auf der Grundlage dessen, was er da gelernt hat, ein ordentliches Leben anfängt. Du hast dir so viel Scheiße gebaut, Ronny. Und du kannst froh sein. Du kannst froh sein, dass nicht noch was viel Schlimmeres passiert ist. Einer deiner Kumpels hätte auch tot sein können. Oder du hättest schwer verletzt da rausgehen können. Oder ihr hättet einen anderen Wagen in einen Unfall verstricken können. Und es wären Tote, verletzt. Es hätte der Horror sein können. Insofern sei froh, dass es noch so abgegangen ist. Zieh jetzt die Notbremse. Jetzt geht es noch. Und wenn du dich jetzt stellst bei der Polizei, hast du auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt für spätere Verhandlungen. Ja, was mache ich mit den Kumpels? Sag die ich automatisch dann mit rein. Ja, das ist so. Das ist so. Das kann ich nicht machen. Jetzt geht es erstmal um dich. Es geht es erstmal um dich, dass du dich stellst und du dich zu deiner Tat bekennst. Das Argument ist gerade so untergegangen. Du hast einen Pluspunkt bei den Richtern, bei der Polizei, wenn du von dir aus da anrufst. Das wird nicht so viel nutzen. Aber ich will auch keinen Pluspunkt haben, indem ich meine Kumpels anhole. Mit Amtsschwärze ist. Hör mal, Junge, ihr habt so viel Mist gebaut, ihr alle zusammen. Da steht jetzt die Ehre nicht höher als die Verpflichtung, sich der Polizei gegenüber zu stellen. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir bedeuten die Leute eigentlich schon was. Ja, aber dir sollte auch sehr viel bedeuten, dass du in ein ordentliches Leben reinkommst. Du willst doch auch irgendwann mal später was eine schöne Zukunft haben, oder? Ja. Oder willst du immer auf kriegt man doch gar nicht mehr hin jetzt. Ach, natürlich kriegst du das hin mit 16. Nee, ach. Wenn du so weitermachst, wie du jetzt drauf bist, dann kriegst du es nicht hin. Dann bist du immer auf der Flucht. Dann gerätst du von Milieu zu Milieu. Und die Latte dessen, was du angerichtet hast, wird immer größer und es wird immer schlimmer. Jetzt kannst du es noch. Aber du musst damit rechnen, dass, wie gesagt, dass die nächsten Jahre nicht sehr schön werden. Ich rede dir das jetzt nicht rosig. Nein, ich weiß. Ich glaubte das auch, aber... Das, weißt du, ich bin ja nicht dein persönlicher Moralapostel. Ich bin ja ein ganz fremder Mensch für dich und sehe das ganz, ganz objektiv von außen. Und, ja, und sehe es einfach, dass das für dich das Allerbeste ist, wenn du dich jetzt so verhältst, so verhalten wirst, dass du dich bei der Polizei meldest. Gehen wir mal 10 Jahre weiter. Du möchtest doch sicher irgendwann mal einen schönen Beruf haben. Ja, sicher. Du wirst auch mal eine Frau haben, vielleicht Familie sogar haben. Kann ja sein. Ja. Oder willst du dir was anschaffen, willst vielleicht eine schöne Wohnung haben, willst in Urlaub fahren, willst ein schönes Leben führen. Das alles bist du im Moment dabei, dir absolut kaputt zu machen. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Indem du jetzt die Nummer der Polizei wählst in deiner unmittelbaren Umgebung und denen das erzählst, was du uns hier erzählt hast. Wie macht das meine Eltern klar, ne? Bitte? Wie macht das meine Eltern klar? Ja, das ist es ist alles jetzt schlimm im Moment, das ist klar. Das ist völlig klar. Horror, ja, aber es geht nicht anders. Aber rede nicht erst mit den Eltern, ruf die Polizei an. Ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Ich weiß das aber. Ich weiß, dass das Allerbeste für dich ist, Ronny. Das mag sein, aber ich kann das nicht versprechen, dass ich das mache. Und du kannst dir das vollkommen aus dem Also, du kannst dir da überhaupt keine Illusion machen, wenn du jetzt abhaust. Du wirst gefasst und das ist ein Delikt, noch zusätzlich zu dem, was schon passiert ist. Was schätzt du denn, was da so auf mich zukommt, dann Knast? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Dafür weiß ich jetzt viel zu wenig. Du bist ja noch jugendlich und du kriegst Jugendstrafe. Insofern sieht das alles noch anders aus, als wenn du jetzt über 18 wärst. Und viele Delikte, die du begangen hast, die hast du noch vor 14, sind da passiert. Insofern sieht man das alles auch noch wieder ein bisschen relativer. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen. Wie könnte ich das? Ja. Ronny. Ja. Polizei? Polizei. Jetzt. Ja. Ehrenwort? Ehrenwort. Absolut? Absolut. Du legst jetzt auf und rufst sofort an. Ja, mach ich. Okay. Das wird scheiße, aber... Bitte, mach es. Mach es wirklich. Ja. Alles, was sonst passiert, wenn du es nicht machst, wird noch viel, viel, viel schlimmer. Für dich. Hm? Okay. Ronny. Danke dir, Domian. Ne? Ciao. Ciao. René ist dran und der ist 24. Ja, genau. Hallo. Hallo. Also, ich hatte noch nie ein gescheites Thema, das ich irgendwie hätte anbringen können, weil ich sehe öfter deine Sendung, aber jetzt nach dem Anruf ist bei mir irgendwie richtig innerlich die Wut hochgekommen. Und zwar wurde mir vor 2 Tagen mein Auto gestohlen vor meiner Haustür und ich habe überhaupt gar kein Verständnis für solche Leute, dass sie jetzt nur noch anrufen bei dir und dann irgendwie um Mitleid bitten oder wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen, dass sie das Auto stehlen können, dann können sie auch dann die Konsequenzen ziehen. Wenn sie das nicht können, dann tun sie mir leid. Also mir ist jetzt innerlich richtig alles hochgekommen, weil sich am fremden Eigentum vergehen, das ist für mich mit quasi das Schlimmste, was es gibt. Und er sollte jetzt auch die Konsequenzen ziehen und sich dann halt zur Polizei stellen. Mhm. Und zweitens würde mich mal interessieren, da wir es ja öfters gemacht haben und dann wohl keinen Unfall gebaut haben, wo es das erste Mal war, was dann mit den Autos passiert, ob die dann irgendwo stehen gelassen werden oder ob davon die sich aufräubern. Ich gehe davon aus, so ist das ja üblich bei diesen Gangs, dass die Autos dann irgendwann in der Ecke stehen lassen und das war's dann. Ja. Meistens auch ziemlich ramponiert. Du wolltest das kurz als Statement loslassen zu dem Anruf von gerade. Genau. Okay. Weil jetzt gerade bei dem Anruf die Wut so hochgekommen ist und ich wollte nur sagen, dass er überhaupt kein Mitleid erwarten darf, sondern er muss halt die Konsequenzen ziehen. Danke für deinen Anruf. Ja? Ciao. Bitte. Ciao. Es geht weiter mit Yvonne und die ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian, hier ist Yvonne. Yvonne. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also ich habe ein Problem, ich wohne in so einer WG. Mhm. Also für junge Frauen und hier arbeitet so eine Betreuerin und ich habe mich in der verknallt. In die Betreuerin? Ja. Erzähl da mal ein bisschen näher. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, weiß ich nicht. Also am ersten Blick schon so. Normalerweise stehe ich ja normal nicht so auf Freunde. Normalerweise habe ich auch nur Freunde und so, aber... Mhm. Hattest du denn schon mal eine Beziehung zu einer Frau? Nee. Also das ist mir noch nie passiert. Auch keine sexuellen Erlebnisse mit einer Frau? Nee. Wie lange bist du jetzt? Seit wann hast du dich verguckt in die Betreuung? Seit einem Monat. Wann? Seit? Seit einem Monat. Seit einem Monat. Nicht mehr aus dem Kopf. Hast du den Eindruck, dass das erwidert wird von ihr? Ja, so ein bisschen. Ja, sie hat zu mir auch gesagt, dass sie auch auf Frauen steht. Aha, das ist schon mal ganz gut. Das ja, aber die ist ja was älter wie ich. Die ist ja 40. 40? Ja, geht ja nicht. Naja, du bist bald 20. Ja. Geht alles. Ja. Ich meine, entscheidend ist doch, wenn ihr... Setz mal voraus, dass sie das erwidert, dass ihr beide euch mögt oder interessant findet. Mach's doch mal ganz forsch, Yvonne. Ja. Und sag ihr das mal. Ja? Ja. Mach ihr eine Liebeserklärung. Ja, das kann ich nicht. Ja, du musst es ja nicht so ganz gerade heraus sagen. Aber geh mal so, mach ihr mal ein Kompliment und oder vielleicht bring es ihr doch eigentlich schon doch ziemlich offen bei. Sag's einfach mal. Traust du dich nicht? Nee. Warum nicht? Der lacht ihn nicht aus oder so, hinterher glaubt ihn mir nicht. Das glaube ich nicht. Die wird dich nicht auslachen. Also wenn du die sehr nett findest, oder auch sehr attraktiv findest und du den Eindruck hast, dass sie dich auch sehr gerne mag. Ja, und wenn die mich auch sehr gerne mag, was mache ich denn dann? Ja, dann muss man mal gucken, was sich vielleicht daraus entwickeln könnte. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, was für eine Sache das ist. Du wohnst in einer WG und das ist ja eine Betreuerin, inwiefern? Das ist so eine Einrichtung für junge Frauen so. Ach so. Also betreutes Wohnen, kann man das so ja, nennen? Ja. Mhm. Und die ist wahrscheinlich Sozialarbeiterin oder sowas? Ja. Mhm. Ja. Ja, raus mit der Wahrheit, Yvonne. Nur Mut. Ja, gut. Ja? Was das sage ich so. Alles Gute, viel Glück. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Nina dran und die ist 22. Ja, hallo Domian. Hallo schön, Nina. In deiner Sendung zu sein. Also ich habe mal ein witziges Thema. Ja. Ich mache jetzt noch ein paar Tage sozusagen Ausbildung zur Buchhändlerin und war dann im letzten Herbst auf der Buchhändlerschule in Frankfurt. Und in dem Kurs feierte die Buchhändlerschule Jubiläum. Ja. Naja, soweit noch nicht so witzig, aber das kommt noch. Ist aber auch schon interessant. Ja. Also folgendes. Ich habe da sehr viel mit einem Kollegen zusammengehangen. Ja. Und eines Abends, sonntags auf dem Campus, was gibt's Besseres als ein Bier und ein bisschen Blödeln, haben wir so Abkürzungen zu neuen Worten gemacht. Und es gibt so einen Running Gag im Buchhändlerbereich. Gibt's halt einen Standardkatalog, der heißt Verzeichnis. Ach, mein Gott, ich bin total aufgeregt. Entschuldigung. Egal. Das heißt halt Verzeichnis lieferbarer Bücher, kurz VLB. Und da haben wir den Verein Linker Buchhändler draus gemacht. Aha. Und haben dann gesagt, plötzlich fiel mir ein, du, ich habe mit Johannes Rau drei Sachen gemeinsam. Was? Nämlich, mit was für eine Frau? Mit Johannes Rau. Ach, mit Johannes Rau. Unserem Landesverein. Ja, ja, ja. Mit dem habe ich drei Sachen gemeinsam. Aha. Also erstens, selbe Partei, selber Geburtstag. Aha. Und Johannes Rau ist auch gelernter Buchhändler. Stimmt, ja. Dann haben wir zwei das EDV-Labor gestürmt und haben den zu dieser Feier zum Jubiläum eingeladen. Haben dem einen Fax geschrieben. Mhm, ne? Sind da rein, haben einen Fax geschrieben, tipp, haben aus dem Buch halt die Adresse von der Staatskanzlei gekriegt. Ja, in Düsseldorf. Ja, und ich dachte, der antwortet garantiert, weil wir haben da ziemlich frech geschrieben. Wir würden ihn halt gerne mit ihm den VLB gründen am Abend und er möge doch bitte kommen, ansonsten versteigern wir seine Arbeiten und Zeugnisse. Aha. Ja, Johannes Rau kriegte das Fax dann von uns. Wir sind zur Post am nächsten Tag gefahren, haben das Ding rübergefaxt. Mhm. Und weil wir von der Schule halt auch nicht faxen konnten, haben das auch keinem erzählt. Meine Zimmergenossin, die meinte nur so, was grinst nur die ganze Zeit auch, ich sag nix. Mhm. Und haben das dann halt gefaxt. Naja, und haben dem Johannes halt auch geschrieben, er könnte uns halt auch zurückfaxen, wenn er wollte. Ja, und haben das auch ganz dick drunter gesetzt, am Anfang wird gebeten. Und am nächsten Tag in der Mittagspause meinte Martin noch, der jetzt im Unterricht hat Nachmittag keine Lust, das war der Kollege, mit dem ich das gemacht habe. Ja, und wir zwei haben dann ganz gemütlich da gesessen und habe ich gesagt, also wir gehen auf jeden Fall in den Unterricht und er wollte nicht. Und ich bin dann losgezwitschert und da kam unser Dozent für deutsche Literatur und sagte, ja, meine Damen und Herren, guten Tag, ich würde gerne den Unterricht beginnen. Ich kann es aber leider nicht, weil zuerst habe ich hier Post für Frau Wollberg, das bin ich, und Herrn Halsbach vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Und der hat dann halt während der Mittagspause an die Schule gefaxt. So schnell? Ja, klar. Oh, danach hat er direkt einen Fax geschickt, hat es natürlich auch unterschrieben, dass er halt gern kommen würde, aber nicht könnte und klar. So. Aber hat halt diesen Spaß total mitgemacht mit diesem Verein Linker Buchhändler, mit dem VLB, weil er halt meinte, er wird dann leichter Freiexemplare kriegen. Ja, und hat das Ganze dann auch nochmal per Post an uns geschickt. Das macht den Johannes Rau richtig sympathisch. Ja, ist er auch sowieso, finde ich. Auch, eigentlich. Ja. Mhm. Ja, schöner Gag. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, er konnte halt nicht kommen. Und ja. Dann haben wir natürlich, weil wir ja ihm angedroht hatten, wir versteigern seine Zeugnisse und arbeiten, haben wir halt die ganze Zeit den Assistenten der Schulleitung genervt, bis der in das Archiv der Schule geklettert ist. Mhm. Die Schule war früher übrigens auch in Köln. Mhm. Und wir haben gesucht, nur leider wurden damals noch keine Arbeiten geschrieben. Es gab halt auch keine Zeugnisse, aber wir konnten ihm wenigstens eine Teilnahmebestätigung schicken. Na, immerhin. Ja, das war so der Gag zum Wochenende, damit du auch mal strahlst. Sehr schön. Ich danke für deinen Anruf und schönes Wochenende. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao. Britta, 35 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Britta. zum Ende des Schlusses würde ich sagen, habe ich noch den besten Gag. Den besten Gag? Ja. Da bin ich aber gespannt. Ja, vor 6 Wochen oder 7 Wochen habe ich übers Radio eine Annonce aufgegeben, dass ich einen Partner suche. Mhm. Und hatte auch einige Anrufe. Und beim ersten Anrufer, mit dem ich mich dann auch getroffen habe, bin ich hängen geblieben. So, und die ganze Geschichte ging dann so weit, man sah sich und es hat auch gleich so ein bisschen geschnackelt. Mhm. Und wobei ich sagen muss, ich habe da immer wenig Vertrauen bisher in die Männerwelt gesetzt, weil ich auch sehr oft enttäuscht wurde. Aber irgendwie habe ich auch diesmal Mut und habe gesagt, versuch's einfach. Und ja, nach 3 Stunden, was wir uns dann unterhalten hatten und Kaffee getrunken haben, sind wir dann auch so verblieben, dass wir auch die nächste Zeit uns dann öfter sehen werden, mhm, und so. Er hatte zu der Zeit, muss ich dazu sagen, noch 3 Frauen nebenbei zu laufen. Nee, 3 Frauen. 3 Frauen. Also du warst die 4. Ich wäre die 4. gewesen. Ja. Und da habe ich ihm natürlich gleich gesagt, also sowas läuft bei mir nicht. Wenn, dann soll er sich gleich die da alle vom Hals schaffen, ja, und dann könnten wir uns eventuell kennenlernen. Und so lief es auch gleich von Anfang an. Also er hat das alles per Schiff gemacht und wir sind dann wirklich eine Woche später, wir haben uns nicht mehr einen Tag, nicht mehr eine Nacht voneinander getrennt. Mhm. Und demzufolge ging es dann auch so, er hat dann schon die ersten Sachen zu mir rübergebracht und wir sind spontanerweise sofort von heute auf morgen zusammengezogen. Bis sich dann plötzlich ein Problem einstellte und zwar die Verständigungsweise im Punkt Sex. Aha, inwiefern? Ja, inwiefern. Und zwar folgendermaßen, dass er sehr sexuell, sag ich jetzt mal, ausgehungert erschien. Mhm. Er meinte immer, ich würde eine Frau in 3 verkörpern. Also die 3 Frauen, die er hat, vom Charakter her würde ich die verkörpern. Aber wahrscheinlich hat er auch gedacht, sexuell müsste ich die dann verkörpern. Also es ist ein ganz potenter Mann. Genau, also möglichst morgens, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Ja, ja. Dreimal. Dreimal, so ja, ungefähr. Ist dir ein bisschen zu viel? Auch bei der größten Verliebtheit war es einfach zu viel. Ich sage jetzt einfach mal, mit und 35 habe auch ich mir die Hörner abgestoßen. Naja, also 35. Er konnte dann auch immer dreimal am Tag. Ich habe es nie ausprobiert. Ach so, weit ist es gar nicht gekommen. Ich glaube, er hätte es gekonnt, ja. Ja, ja, aber das ist ja ein großes Problem, ne? Wenn man sexuell da gar nicht so zueinander kommt. Wie habt ihr das denn gelöst? Ja, zumal in meinem Haushalt auch noch 2 Kinder leben und irgendwie... gewisse Schwierigkeiten. Ja, natürlich. Ja. Und dazu kam, dass er bedrängte mich demzufolge. Und manchmal wurde es mir einfach so viel mit Sprüchen, die er eben ablief, dass er dann schon solche Sachen kamen dann ans Tageslicht wie, naja, wenn du, ich sag's jetzt mal, wir haben eine Nachtsendung, wenn du schon nicht mit mir schläfst, naja, dann hol mir wenigstens einen runter oder blas mir einen. Mhm. Und das wurde dann zum alltäglichen Satz gemacht. Ja. Und wenn ich dann, am Anfang habe ich es auch noch ziemlich lustig abgewirkt und habe gesagt, naja, Quatsch, mache ich nicht oder so. Britta, wie habt ihr euch denn arrangiert jetzt? Wir haben uns gar nicht arrangiert. Wir gar haben nicht. Uns aus diesem Grunde getrennt. Aus diesem Grunde getrennt? Aber natürlich. Weil es kam ein Streit in anderen und weil ich konnte einfach diese Sprüche nicht mehr ertragen. Mhm. Die gingen mir einfach zu sehr unter der Gürtellinie. Haben dir diese Sprüche, jetzt mal im Ernst, da können wir schmunzeln, aber haben dir diese Sprüche vielleicht auch die Erotik und die Sexualität richtig kaputt gemacht? Natürlich, zu ihm? Die Fantasie. Mhm. Sagen wir mal so, ich bin bestimmt nicht kleinlich oder prüde, aber trotz alledem, und wenn ich einen Mann liebe, und dann ist die Sexualität, dann wird die ausgelebt. Aber irgendwie bin ich der Meinung, dass zu bestimmten Sexpraktiken da ein Gefühl wachsen muss. Es muss irgendwo aus dem Bauch herauskommen. Und dann kommt dazu, dass ich auch ein Typ, ich bin bestimmt nicht dominant, aber ich möchte auch manchmal sehr dominant auch im Bett sein, also genauso beteiligt wie der Mann. Und demzufolge konnte ich meine Fantasie nicht ausleben. Er hat es schon von mir erwartet, bevor ich sie überhaupt bevor sie in meinem Kopf entstehen konnten oder mir Spaß gemacht hätten. Ja. Ja, hat er sie vorab von mir schon erwartet. Also er hat mir nachmittags schon gesagt, lest du mir heute Abend ein, bevor ich überhaupt abends auf die Idee hätte oder die Fantasie hätte kommen können. Also, die Sache ist deshalb den Bach runtergegangen. Mhm. Und aber du fühlst dich mit der Entscheidung gut. Es ist richtig so, findest du? Ja, ich denke schon, weil ich glaube, auf Dauer hätte ich ihn nicht befriedigen können. Also ich hatte da nachher bestimmt schon also Selbstbewusstseinsstörungen, ja, zum Schluss. Und ich denke mir mal, es hat mir wehgetan, die Trennung. Ja. Aber ich denke mir mal, ich hätte ihn auf Dauer nicht befriedigen können. Ich wäre dann vielleicht die Hauptfrau geworden, aber dann hätten neben mir vielleicht 3 andere irgendwann wieder Platz gehabt. Britta, ich wünsche dir einen neuen, guten Mann, der richtig zu dir passt. Oh ja. Viel Glück. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für diese Woche von Domian vom 1Live Talk Radio. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Silvia Liebsch, Anne Buchholz, Henning Kaiser, Mathilde Kohl, Heike Schmidt, Petra Grützmann und Elke Pulz. Und ich sag Ihnen sage ich jetzt schon, ich sage euch, euch noch die Themen für nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Erinnerungen an die Schulzeit. Was kommt euch da so Gutes oder auch weniger Gutes vielleicht hoch? Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema: Das hat mir das Herz gebrochen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein sehr, sehr schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wiedersehen. In alter Frische. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.